meins. Jeden Morgen ziehen sie auf die Wiese. 100 Gänse und die 101. Und alle Bauern bleiben stehen, wenn dieser Marsch vorüberzieht. Ich denk mir schon, auf wen sie sehen, während sie auf ihre Gänse sieht.